Heute gibt es Kapitel 5 des fantastischen Liebesromans Auf Wegen des Lebens unseres Lieblingsautoren Rainer Winkler. Beim letzten Mal gab es natürlich wieder Geschlechtsverkehr und unser Protagonist wurde von der Caroline Mulle bestraft, weil er zu früh gekommen ist. Dass diese Bestrafung nur sehr dürftig ausfiel, weil Rainer im Bett natürlich der dominante Part sein muss, muss ich wohl keinem erzählen. In diesem Kapital werden Raini und seine Mulle ausgehen, um sich die Kalorien in den Wanstnei zu schüren. Ich wünsche viel Vergnügen, wenn ihr versteht, was ich meine. Inshallah könnt ihr euch eure letzte Mahlzeit heute einbehalten. Es ist ja auch sowas wie Ekeltraining, sich mit Rainers Orgien in Papierform auseinanderzusetzen. Wenn auch sehr der Folter gleichkommendes Training. Wahrscheinlich verstößt das sogar gegen die Genfer Konventionen. Ach, egal, gönnt euch. Kapital 5. Er fragte sich, wie sie es sich leisten konnte, so einen Wagen zu fahren. Vielleicht war ihr Ex-Mann vermögend gewesen. Sie hatte ja gemeint, dass sie noch Kontakt haben. Er lenkte ein und sie führen auf den Parkplatz eines amerikanisch aussehenden Ladens. »Ein American Diner?« Er grinste. »Ich mag zwar keine Burger, aber ich mag andere Sachen, die es hier gibt.« Sie stiegen aus und gingen in den Laden, wobei er vorbildlich ihr die Autotür aufhielt, dann die Eingangstür. Sie lächelte. »Du bist ja ein richtiger Gentleman, der alten Schule.« Er grinste. »Nur die Kleidung mag ich nicht.« Er hatte eine kurze Hose, dazu ein passendes Shirt seiner Lieblingsband an. »Ich finde, der Look steht dir auch besser.« Er grinste. »Das hat das Leben eines Künstlers als Verteil. Man kann tragen, was immer man will. Man sieht trotzdem gut aus.« Sie sah sich das Shirt genauer an. »Stimmt, auch wenn ich deinen Musikgeschmack nicht teile.« Er grinste. »Ich habe keinen Musikgeschmack, Herr Zadler. Ich liebe alles an Musik. Nur gibt es eben keine Bandshirts von, zum Beispiel, Beethoven.« Sie grinste. »Im Internet bestimmt.« Es geht galant in ein Restaurant im Stile eines US-Diners und wer hier direkt ans Fine-Diner aus dem New York der 2050er Jahre denken muss, denkt gar nicht mal so falsch. Nur ein wenig. Bei dem Lokal, das Caroline und Rainer besuchen, handelt es sich wohl um das Uncle Frank in Neustadt an der Aisch. Aufgrund des beschränkten Horizontes unseres Autoren kann man aber wohl annehmen, dass das Fine-Diner aus Raumschiff 51 unser Uncle Frank zum Vorbild hat. Wenn man den Winkler bitten würde, das Fine Diner zu beschreiben, würden wir wahrscheinlich Fotos vom Uncle Frank zu sehen kriegen. In dieser Szene hebt Rainerle außerdem hervor, was für ein Gentleman er ist, der den Mullen sogar die Türen aufhält. Und er wichst aufs Blatt, dass er natürlich jede Musik feiert, aber Metal-Shirts trägt, weil es Ed Sattler keine Beethoven-Shirts gibt. Und wer kennt sie nicht, die Band Beethoven? Eine ultimativ Winkler-eske Erklärung. Sie suchten sich einen Platz in der Ecke. Er saß immer noch da, wenn er hier aß. Es war in der Nähe der Toiletten und weit genug von der Tür und uneinsichtig, dass man ihr wie nötig nicht erkannte. Eine Kellnerin kam zu ihnen und sie bestellten sich beide was zu trinken. Caroline wollte eine Schorle und er trank ein Wasser. Sie ließ ihnen eine Karte da. Als sie ging und er ihr hinterher schaute, bemerkte er, dass ein Mann zu ihnen hinüberschaute. Erst dachte er, er würde die Kellnerin anschauen, aber als sie an ihm vorbei war und er weiter zu ihnen schaute, hatte er das mulmige Gefühl, doch jemand habe ihn erkannt. Sie sahen in die Karte. »Sie haben hier gute Burger, allerdings esse ich lieber die Barbecue Spare Ribs.« Sie warf einen Blick in die Karte. »Haben die hier auch einen Krautsalat?« Er sah über seine Karte hinweg an. Sie erwiderte seinen Blick. »Der steht nicht in der Karte, aber ja.« In dieser Ami-Fressbude, die der Geschichtenrainer scheinbar öfters frequentiert, bestellt der Buttergolem sich natürlich ein Wasser, was auch sonst. Es ist ein wenig bezeichnend, dass der Rollmops bei quasi jeder Gelegenheit hervorheben muss, wie gesund er sich doch ernährt. Bei dem Energy-Konsum wäre eine Coke in einem Ami-Grill allerdings auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber dessen scheint Rainer sich ja nicht mal bewusst zu sein. Oder dass er auch eine Diät-Coke bestellen könnte. Ich bin mal gespannt, wer der gruselige Typ ist, der die beiden Turteltauben begafft. Sie lächelte und legte die Karte zur Seite. Er wusste, dass sie nicht das erste Mal in einem solchen Laden war. Die meisten hatten zwar einen Krautsalat, der unglaublich lecker war, aber er stand nicht auf der Karte und war nur ein Geheimtipp für Kunden, die es wussten. Er sah zu dem Mann, der immer noch zu ihnen schaute. Er saß alleine an seinem Tisch, war anscheinend gerade mit dem Essen fertig geworden, als sie reingekommen waren. Vor ihm stand noch ein halbes Glas Bier.